15. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Lissy Schneider. Der Märchenkönig und sein Töchterlein. Von Paula Demel. Herbei, ihr kleinen Wichte, Kobold, Alraun und Wurzelmann, schafft 100.000 Lichte und putzt damit die Bäume an. Bis in die höchsten Spitzen soll Licht bei Lichtlein blitzen. Der Mond und alle Sterne sind doch bloß blasser Himmelsschaum. Mein Töchterlein will gerne den ganzen Wald zum Weihnachtsbaum. Drum macht, wie ich euch sage, die Nacht zum hellen Tage. Der Märchenkönig spricht's. Im Nu geht's an ein Lichterkneten, kein einziger sieht müßig zu, gönnt kaum sich Zeit zum Beten, und als die heil'ge Nacht heran, zünden sie alle Kerzen an. Hei, war das ein Gestrahle, ein Leuchten, Flimmern überhell, als breche mit einem Male von Fels zu Fels ein Feuerquell. Auf Zweig und Äste blicken die Bäume mit Entzücken. Der Meister führt sein Töchterlein durch diese Weihnachtspracht. Sie schreitet wie im Sonnenschein, fühlt Kälte nicht noch Nacht und flüstert Traum verloren, die Liebe ward geboren. Da rauschte durch die Weiten dies wundersame Wort, in Erd- und Himmelsbreiten pflanzt es sich heilig fort. Mit 100.000 Kerzen glüht's heut in allen Herzen, klingt's heut durch alle Ohren. Die Liebe ist geboren. Ende von Der Märchenkönig und sein Töchterlein. Gelesen von Lissy Schneider.